herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 39, 2014. Und der Titel diesmal: Google in der Zwickmühle. Ja, und das gleich doppelt. Ja, ne, man, Zwickmühle ist immer doppelt. Aber das ist dann wieder eine ganz andere Qualität, was die letzte Woche über sich angebahnt hat. Wer hätte das gedacht? Ja. Da bin ich mal auch gespannt, wie unsere Google-Hasser so darauf reagieren, ob da immer noch alle Vorwürfe an Google aufrechterhalten werden können. Ja. Ja, was ist passiert? Also zunächst mal in der EU das Übliche. Ja, die EU setzt Google weiter unter Druck wegen dem wegen diesem Wettbewerbsverfahren. Ja, also da will der EU-Kommissar also weitere Zugeständnisse haben eben von Google, weil eben Google offenbar hier so die Meinung der EU eine Vormachtstellung hat in Europa. Das mag durchaus stimmen. Ein Monopol ist es jedoch nicht. Aus einem ganz einfachen Grund, weil jederzeit ein Mitbewerber kommen kann und eben Google da letztendlich auch das Wasser abgraben kann, theoretisch, wenn sie gut genug sind. Ja, Google ist schon ziemlich gut in seinen Bereichen, ja, aber dass es zum Beispiel nicht allmächtig ist, hat man auch bei dem Google Plus gesehen. Ja, beispielsweise gab es ja auch schon vorher Versuche, Google Buzz beispielsweise, Orkut, da komme ich auch später nochmal zu, auch so ein Fall, wo Google dann damit probiert hat, zum Beispiel in dem Social-Media-Bereich Fuß zu fassen, und alles hat ist eben gescheitert. Google Plus war am nächsten dran, ja, aber dennoch sieht man, dass hier die Vormachtstellung zum Beispiel eben bei Facebook liegt, ja. Und eigentlich sollte das auch der EU zeigen, dass eben in dem Bereich IT es nicht so einfach ist, dass man sagen kann, das ist ein Monopol und das bleibt, ja, sondern dass da auch andere kommen können, kleinere kommen können, die dann sagen, ja, hier, wir fangen mal an, und wenn die gut genug sind und die Leute aktivieren können, dann kann sich der Wind ganz, ganz schnell drehen in diesem Bereich, weil es eben oftmals eben keine, sage ich mal, reellen Werte sind. Ja, das ist im virtuellen Bereich, da hat man keine große Verbindung. Ja, wenn zum Beispiel jetzt ein bahnbrechendes neues Auto entwickelt wird, ja, das kein Benzin mehr braucht, dann wird das Auto es schwer haben, ja, sich durchzusetzen. Das sieht man ja auch bei den Elektroautos beispielsweise, da gibt es natürlich Nachteile, und vor allem müssen die Leute eben sich das anschaffen, ja, und wenn sie das nicht können und nicht wollen, dann kann das Produkt noch so gut sein. Ich bin mal gespannt, wie zum Beispiel das neue Toyota Auto wird, kommt vielleicht da später noch dazu, wenn noch ein bisschen Zeit ist, ja, ist eben bei dieser Geschichte Internet, Software eben gar nicht so, weil hier die Leute nichts kaufen müssen. Das ist im Prinzip kostenlos. Jeder, der das Know-how hat und der so gut ist, könnte eine Konkurrenz zu Google machen. Statt dass man sich darauf konzentriert in der EU, wird lieber probiert, Google in die Schranken zu weisen, ja, und jammert um den offenbar, ja, ich mag das noch bezweifeln, offenbar 90%igen Marktanteil. Ja. Dabei gibt's genug Alternativen, die die Leute nutzen könnten, aber nicht wollen, weil sie eben Mist sind. Tut mir leid, dass ich das so sage, ja, aber offenbar ist es nun mal so. Und stattdessen könnte man sich eben mal darauf konzentrieren, etwas Gutes, eine gute Alternative zu schaffen. Dass das natürlich schwierig wird, das steht natürlich auf einem anderen Blatt, ja, weil man weiß ja, was eigentlich die Leute an Google nicht wollen. Wenn man das mit den Leistungen von Google verknüpfen könnte, dann wäre es ja gut. Aber da sind halt auch ein paar Widersprüche in sich. Wer keine Daten erhebt, kann auch niemand so gute Suchergebnisse beispielsweise liefern, ja, wie eine personalisierte Suche eben möglich ist. Wenn jemand alles über einen weiß, dann kann der bessere Ratschläge geben, wie wenn der gar nichts über die Person weiß, die gerade eben anfragt. Ja. Und das ist nun mal ein Problem. Aber letztendlich setzt eben die EU jetzt weiter Google unter Druck und möchte, dass hier eben Maßnahmen ergriffen werden, um die Konkurrenz sozusagen, ja, ich möchte fast sagen, zu stärken, ja, und der Konkurrenz mehr Chance geben, zu den möglichen Kunden eben durchzudringen. Ja, wie das genau aussehen kann, das ist natürlich die gute Frage. Ich habe da noch nichts gesehen, jetzt Handfestes. Es geht beispielsweise aber darum, dass zum Beispiel eben Online-Services, die eben mit Google konkurrieren, nur nachteilig platziert werden, scheinbar, ja, bei Google in der Suchmaschine. Das kommt aber eben daher, weil die eben auch nicht so einen hohen Bekanntheitsgrad haben, beziehungsweise eben in der Beliebtheitsskala nicht ganz so weit oben stehen. Ja, natürlich ist Google Maps, wenn ich nach einer Karte suche, ganz weit oben, weil das nun mal die beliebteste Plattform ist, um eine Karte aufzurufen. Dann können sich auch die, wie ich sie zum Beispiel benutze, ja, die OpenStreetMaps-Leute aufregen, aber es ist nun mal so, ja, dass die Mehrzahl der Leute Google Maps sehen will und nicht OpenStreetMaps. Ja, ist nun mal so. Jetzt müsste dann also künstlich irgendwie die Konkurrenz bevorteilt werden, so sehe ich das. Die EU-Kommission sagt allerdings, das wird dann gleichgestellt. Wie das dann mit dem Algorithmus zu lösen ist, das weiß der Kuckuck. Ja, die EU weiß es sicherlich nicht, die kann ja nicht mal eine vernünftige Suchmaschine zusammenbasteln. Ja, also von daher, die Amateure verlangen, aber wissen keine Lösung. Ja, und das ist nämlich eben, was Google auch stört. Deswegen dauert es sehr lange, bis es eine Einigung gibt, weil es sind Fragen ganz, komplett ungeklärt, wie man das eigentlich gerecht machen soll. Ja. Ich weiß auch nicht, wie lange, ich habe schon mal gesagt, ich weiß nicht, wie lange Google da noch zuschaut. Ja. Irgendwann, wenn die Hürden zu hoch sind, die Einschränkungen zu hoch sind, der Druck zu hoch wird, dann kann Google durchaus dasselbe machen wie auch in China und sich dann zum Beispiel aus dem Markt zurückziehen. Vor allem in Deutschland ist der Google ständig im Kreuzfeuer und dann könnte Google durchaus sagen, okay, dann bieten wir keine deutschen Dienste mehr an, fertig, und dann sind wir auch nicht mehr unter die Jurisdiktion von in Deutschland unterworfen und dann können die uns mal, ja. Genau wie eben in China da auch dann nach der zunehmenden Zensur, und ich finde auch hier in Deutschland wird Zensur gegen Google betrieben, nur halt auf anderen in anderen Themenbereichen, ja, meistens dann eben zu Vorteil von irgendwelchen Multiunternehmen, ja, damit die Kohle von denen noch höher wird und noch mehr wird, und mindestens genauso schlimm. Und dann kann sich Google natürlich überlegen, das zu machen. Ich meine, die haben auf einen riesigen chinesischen Markt direkt verzichtet und sie könnten auch auf das kleine Deutschland verzichten, ja, hundertprozentig. Und ich weiß nicht, wie lange Google sich das noch anguckt. Ja. Und da bin ich auch, ich bin auch absolut der Meinung, dass selbst wenn Google jetzt sagt, okay, wir bieten nichts mehr an für Europa, gar nichts mehr, keinen einzigen Dienst mehr, ja, dass trotzdem die meisten Nutzer immer noch Google nutzen werden, dann eben aber auf den US-Servern, ja, ist ja sowieso irgendwo, es gibt nur keinen offiziellen Support mehr. Firmen scheiden dann natürlich aus, weil sie das eben geschäftspolitisch so nicht machen können, das ist wäre natürlich für Google sehr, sehr schade und hätten wäre einen großen Verlust auch verbunden, aber die normalen Nutzer, die würden Google auch nutzen, selbst wenn die, wenn Google sagen würde, Deutschland gibt's nicht mehr. Ganz einfach, ja. Weil es eben keine Alternative gibt von der Qualität her, von der Suche. Ja. Gut, das ist das eine. Dann, was eigentlich unglaublich ist und womit wohl die wenigsten gerechnet haben, vor allem die Google-Gegner damit nicht gerechnet haben. Google kriegt gerade in den USA ziemliche Probleme, werden ziemlich stark unter Druck gesetzt von den US-Strafverfolgern, wie beispielsweise das FBI. Geradezu cholerisch äußern sie sich auf die Ankündigung von Google und Apple hin, in Zukunft die Verschlüsselung stärker zu machen und vor allem standardmäßig einzuführen. Das FBI sieht beispielsweise der Untergang der Strafverfolgung, ja, wenn doch die Straftäter, und das ist natürlich in den Augen von den Behörden die ganze Bevölkerung offenbar, ja, wenn die fähig seien, eben ihre Daten so zu verschlüsseln, dass sie gar nicht mehr entschlüsselt werden können und das auch noch standardmäßig von diesen großen Firmen. Ja, da könnte man ja gar nicht mehr rausfiltern, wer denn jetzt ein Terrorist, oh, Entschuldigung, ein sicherheitsbewusster Mensch ist, ja, oder wer eben das sich hier so sorgenfrei in den Tag hineinleben lässt, ja, also das ist, das wäre dann nicht mehr zu unterscheiden und das wäre dann natürlich auch für die Strafverfolger wieder ein Problem, ja. Also da, ich muss es sagen, da tun sich also Abgründe auf und die US-Behörden, allen voran das FBI, outet sich also hier, dass man keinen Pfifferling auf die Rechte der Menschen gibt. Ja? Denn eins ist klar, Freiheit vor Sicherheit. Das ist ganz klar, das muss sein, weil wenn die Sicherheit die Freiheit zu stark einschränkt, dann ist nichts mehr da, was wert ist, dass man es sichern muss. Ja, so sieht's einfach aus. Die Freiheit muss als erstes gelten, sonst braucht man keine Sicherheit mehr. Ja. Ein totalitäres Regime, das muss man nicht sichern. Ja, im Gegenteil, das muss man stürzen. Ja, ganz einfach. Und wenn sich dann eben eine Regierung in ein totalitäres Regime umwandelt, ja, dann muss man natürlich aktiv werden. Und das passiert in dem an dem Punkt, wo die Regierung den Menschen keine Freiheit, keine Privatsphäre mehr gönnt, zugesteht, eine Privatsphäre, die unantastbar ist. Und da gelten heutzutage, dürfen eben nicht nur Gesetze da eine Rolle spielen, sondern auch technische Möglichkeiten. Ja. Und das FBI sagt halt, wenn wir die Daten nicht mehr entschlüsseln können, ja, dann wäre das schlimm. Andrew Weissman, der ehemalige Chefjustiziar des FBI, hat zum Beispiel die Apple-Ankündigung als ungeheuerlich kritisiert. Denn dann könnte ja nicht mal eine richterliche Anordnung dazu Apple noch bringen, mögliche Beweise zu besorgen. Und das ist richtig so, das ist richtig so, so muss das auch sein. Ja? Die Beweise muss man auch anders bekommen können, nicht nur virtuell, denn ansonsten sind meiner Meinung nach diese Beweise auch nichts wert. Virtuelle Beweise sind im Prinzip nichts wert, ja, sondern eine Aktion, die nur virtuell erfolgt, sind bis auf wenige, sag ich mal, Computerverbrechen irrelevant, um einen solch drastischen Eingriff in die Privatsphäre der Menschen zu verlangen, ja. So wie das hier aussieht, hab ich die Angst, dass vielleicht bald ein Gesetz auf den Weg gebracht wird in den USA, die Verschlüsselung verbietet oder dass nur eine Verschlüsselung von mit minderwertigen Algorithmen genehmigt wird und dass man dann keine echte, sichere Verschlüsselung mehr haben darf. Ja? Das wäre natürlich ganz, ganz schlimm. Das ist einfach. Und dann werden hier auch Ressentiments bedient, die einfach schäbig sind. Die Leute dort, die sollten sich wirklich schämen. Da treibt es mir die Zornesrede ins Gesicht, wenn ich solche Sprüche höre, wie so der Datenschutz, den Apple und Google versprechen, sei wundervoll, bis es dein Kind ist, das entführt und missbraucht wird, weil uns die Technik daran hindert, zu ihm zu gelangen. Diesem A, muss ich ganz ehrlich schon sagen, der das gesagt hat. Ja, der gehört sofort weggesperrt oder vielleicht mal auch den Gesundheitszustand geprüft. Das ist allerletzte Schublade, was der hier, allerunterste Schublade, was der hier von sich gibt, um die Leute dazu zu bringen, ihre Privatsphäre aufzugeben. So ein schäbiger Mistkerl, das muss ich ganz klar sagen. Andrew Weissman, fuck you. Okay, Entschuldigung, das hätte ich vielleicht im Podcast nicht sagen sollen. Das soll ja auch für alle. Okay, aber trotzdem, ja, da treibt's mir die Zornesröte ins Gesicht. Ja. Entschuldigung, das war übrigens auch nicht Andrew Weissman, ja, trotzdem, sondern ein anderer ehemals hochrangiger FBI-Mitarbeiter. Wieso sind das alles ehemalige FBI-Mitarbeiter? Sind das so verkappte alte Säcke, die jetzt da rumhocken und nicht kapieren können, dass sich die Welt auch ändert, ja, dass eben neue Technologien anders einzuordnen sind als die Briefe, die man vielleicht früher illegal gelesen hat. Ja. Aber das konnte man nämlich eben nachvollziehen und dann haben eben vielleicht der ein oder andere Mitarbeiter da mal gewaltig auf den Deckel bekommen. Es geht eben heute nicht so im elektronischen Zeitalter, wo es so schön einfach wäre, alle Mails einfach so zu scannen, ja, ohne dass Beweise hinterlassen werden oder Spuren hinterlassen werden. Ja, wenn man früher einen Brief geöffnet hat, ja, dann wurde das auch wohl bemerkt, oder es gab zumindest eine Chance, das herauszufinden und entsprechend konnte man dann auch nachforschen, Strafanzeige erstellen gegen die Behörden, um dann eben auch zu kontrollieren zu lassen, ob das auch seine Richtigkeit hatte. Ja. Und das ist eben heute nicht mehr der Fall. Das kann man eben heute in der elektronischen Korrespondenz eben nicht mehr ermitteln, ob da was abgezapft wird. Und das Wort von solchen Leuten, da gebe ich noch kein Pfifferling drauf. Ja. So sieht es aus. Und also deswegen ist es aber interessant, dass zum Beispiel jetzt Google deswegen auch so hart kritisiert wird von der Regierung und gleichzeitig auch von unseren Datenschützern. Also langsam wird das Ganze grotesk. Auf der einen Seite wird Google kritisiert, weil sie zu wenig Datenschutz betreiben. Auf der anderen Seite von den USA wird Google kritisiert, weil sie probieren, mehr Datenschutz zu betreiben und die Daten zu sichern. Also ich habe das Gefühl, dass zwischen Europa und den USA ein großer, großer Graben sich auftut gerade und der wird wohl noch größer werden. Also ich würde mal an der EU mich langsam anfangen, hier umzuorientieren. Ja. Das zeigt zum Beispiel auch, dass kurz vor den Kongresswahlen dieser US-Präsident Obama sich als Weltführer und oberster Kriegsherr in Szene setzt. Das ist einfach unglaublich, wenn hier die Aussage getroffen wird, dass hier Barack Obama ja angesprochen, dass unter seiner Führung nun Amerika die Welt anführt. Entschuldigung, also gerade in Europa ist man doch normalerweise mit dem Ausdruck Führer oder Weltführer, ein oberster Kriegsherr, doch etwas anders belastet, ja, als hier vielleicht sich das in den USA gut anhört, ja. Auch Obama hatte zuvor auch immer wieder mal diese ISIS da, also diesen islamischen Staat, als Krebsgeschwür bezeichnet. Das ist eine Rhetorik, wo man ganz klar sagen muss, das geht in die NS-Zeit zurück, ja, wo auch andere als Krebsgeschwür bezeichnet wurden. Das Sowas ist äußerst, äußerst alarmierend. Und wenn man sich das alles zusammenreimt, die Überwachungswut, die schamlose zur Schaustellung der Macht der USA, ja, und die Anspruch der Führungsrolle, ist unglaublich. Obama mag der Führer für die USA sein, ja, aber er sollte nicht der Führer sein für den Rest der Welt und schon gar nicht für Europa. Ja, unfassbar ist das, was hier momentan abgeht. Ich sage ja schon seit Jahren, wir befinden uns langsam aber sicher hier in der Zeitenwende, also an einem Wendepunkt in der Geschichte. Ja, und ich hoffe, dass sich Europa noch richtig entscheidet, denn der Weg der USA ist falsch, meiner Meinung nach. Und die Sprüche, die Aussagen, die Reaktionen, auch im elektronischen Bereich, wie zum Beispiel eben von den US-Behörden, beziehungsweise hier diese markigen, auch wenn es nur Wahlsprüche sind, diese markigen Aussagen, ja, dann wird es einem Angst und Bange und dann kann man nur sagen, das ist die falsche Seite. Ja. Wer so einen solchen Nationalismus unterstützt, der macht sich mitschuldig, wenn es dann wieder richtig knallt, ja. Denn so ein Nationalismus kann früher oder später nur zu einem totalitären Regime führen. Und es gibt nicht wenige, die behaupten, dass die USA bereits ein totalitäres Regime bereits ist. Ja, nur deswegen nicht zeigen muss, weil sie zu viel Macht bereits besitzen. Ja, also die müssen niemand mehr direkt erpressen. Ja, jedenfalls nicht mehr jemand so wichtigem. Ja. Aber dass zum Beispiel hintenrum Druck ausgeübt wird, ja, um zum Beispiel den NSA-Skandal nicht richtig aufzuklären und so weiter. Das sind andere Sachen. Ja. Nur auch da ist natürlich schwierig dann die Beweislage. Also ein Obama muss nicht mehr hingehen und muss sagen, Europa, wenn ihr das jetzt so macht, ja, dann gibt's Krieg. Ja, und dann würden die Leute sehen, dass es eben ein totalitäres Regime ist. Nein, Obama muss es nicht machen. Der braucht nur einen kleinen Wink zu geben, ja, und schon fallen eben mal so ein paar Aktien, ja, und dann wird auf einmal alles wieder gut, denn die eigene Wirtschaft und der eigene Staat muss ja geschützt werden, ne? Genauso wie eben, ja, wir können ja den NSA-Skandal oder wir können Snowden nicht in Deutschland verhören, weil das Verhältnis zu USA nachhaltig beschädigen würde. Da pfeif ich doch auf das Verhältnis zu USA, wenn es darum geht, die Wahrheit rauszufinden, ja? Da darf es doch überhaupt keine Diskussion geben. Stattdessen wird dann eben gekuscht und zum Wohle von Deutschland dann eben darauf verzichtet. Das ist ja schon, wenn das keine Erpressung ist, ja, dann weiß ich auch nicht, aber eine Erpressung, wo eben niemand sagen musste, wenn ihr das macht, dann passiert es, ja, wo das einfach klar ist und jeder Angst hat vor der Macht der USA. Ja, also echt ein Thema, da könnte ich noch lange drüber sprechen. Wird Zeit, dass sich da was ändert, ja, und ja, also wow, ne? Es hört sich alles nicht gut an für die Zukunft, wenn die EU mehr Datenschutz fordert und die USA weniger Datenschutz von Google zum Beispiel. Ja, dann ist wirklich auch die Frage, ob dann die Interessen noch kompatibel sind. Kompatibel war auch Google nicht mit dem Rest der Welt, außer vielleicht mit Brasilien, als sie Orkut, ich glaube, gekauft haben, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Orkut, eine Community, die war sehr lange online als Social Media Netzwerk. Und wie gesagt, war sehr lange online und hatte eben in Brasilien, ja, viele Millionen Nutzer. Bis heute sind diese Nutzer sehr aktiv. Allerdings war auch das gleichzeitig auch ein Problem, so wie im Google Watch Blog das aufgeführt ist. Denn die Sprache war dann natürlich hauptsächlich brasilianisch. Ja. Das hat der Rest der Welt natürlich nicht gefallen. Es ist auch so eine interessante Sache. Ja. Bei Google Plus sehe ich da auch ähnliche Probleme als deutscher Nutzer beispielsweise. Ist es nun mal so, dass man nicht das Gefühl hat, dass dort viele Menschen agieren, ja, denn die Sprache, die vorherrschende Sprache in Google Plus ist normalerweise Englisch. Wer nur deutsche Ressourcen heranzieht, ist deutlich eingeschränkt, ja, und auch das mag dazu führen, dass eben mehr Leute beispielsweise auf Facebook gehen. Also Orkut hat ja nie eine Chance gegen Facebook irgendwie, aber wie gesagt, also zumindest außerhalb von Brasiliens. Aber auch das ist natürlich jetzt vorbei und Orkut wird jetzt eingestellt. Ja, es ist vorbei. Morgen, 30. September, wird Orkut eingestellt. Und das heißt, dann ab morgen gibt es nur noch Read-only diese Beiträge von diesem Netzwerk und sonst kann man dann nichts mehr dort machen. Eine kleine Ära geht zu Ende, die aber jetzt von der Welt nicht groß betrauert wird, außer eben von Brasilien. Aber naja, okay. TwitPic, da gibt's auch noch vielleicht einen kleinen Hinweis drauf. Achtung, Leute, TwitPic macht ja auch die Pforten dicht. Das wurde schon angekündigt und jetzt ist es auch möglich, dass man sich seine Daten herunterlädt, die man eben über die Jahre dort hochgeladen hat, sprich hauptsächlich dann eben die Bilder, entsprechend auch vielleicht eventuell zugehörige Tweets. Und das kann man sich jetzt hier in den Settings, da gibt es einen Menüpunkt, kann man sich das jetzt downloaden und dort darin enthalten sind dann eben alle Fotos, also die letzten 5000 Fotos, mehr geht offenbar dann nicht. Und auch die entsprechenden Texte dann dazu. Als ZIP-Datei kann man sich das komfortabel runterladen, ist ganz gut gemacht. Ja, habe ich auch schon getan soweit, damit ich hier nichts verloren gehe. Obwohl ich wirklich nur ganz wenig habe, aber selbst das ganz wenige will ich natürlich doch dann schon behalten. Ja, ja, das sind ja, vielleicht so 50 Bilder oder sowas. Ja. Und, ja, ganz lustig, du würdest vielleicht noch mal ein paar veröffentlichen weiter in meinem Blog, in meinem Microblog, ja, und dann könnt ihr da mal sehen, was ich da noch gepostet hatte, ja, klar, damit es nicht verloren geht. Ich weiß ja nicht, was TweetPic danach macht, ob die online bleiben, ich glaube aber nicht, TweetPic löscht, glaube ich, alles, deswegen werde ich mal gucken, dass ich die Bilder bei mir im Blog nochmal separat veröffentlicht, als Zeitdokument sozusagen, den Schrott, den ich da verbrochen habe. Ja. Bei Banca muss ich auch mal gucken, da habe ich sehr viele Bilder eigentlich mal hochgeladen mit Banca, aber das hat auch sehr stark nachgelassen dort. Ich glaube, ich sollte dort auch mal meine Daten holen. Ja, Garmin hingegen, die beenden nicht was, sondern die starten etwas, nämlich eine offene Entwicklerplattform für die Wearables, also für die tragbaren kleineren Geräte, die Garmin anbietet, beispielsweise Uhren. Ja. Aber auch andere Sachen sollen damit vernetzt werden über das Funkprotokoll ANT+. Ja. Und auch dann über Smartphones mit Bluetooth 4.0. Dazu wird eben jetzt erstmals von Garmin eine Plattform zur Verfügung gestellt, dass dort Apps und Widgets mit selbstprogrammierten oder selbstprogrammierte Apps und Widgets eben diese Garmin Wearables erweitern können. Die Programmiersprache MonkeySee wurde dafür benutzt. Also das ist schon faszinierend, welche exotischen Sprachen heutzutage benutzt werden. Auch das zeigt vielleicht, dass im Elektronikbereich, im Computerbereich vielleicht nicht unbedingt ein Standard das Wichtigste ist, sondern immer, was man daraus macht. Ja. Das Rückgrat ist eben so ein SDK, das dafür dann entwickelt wurde. Und damit soll es dann eben möglich sein, die Geräte auch untereinander zu verbinden, beispielsweise eben das Smartphone mit einer Uhr etc. oder mit anderen Sachen. Garmin hat ja auch im Geocaching-Bereich vieles, deswegen ist es für mich ganz, ganz interessant, wenn ich das höre, was da vielleicht dann mit weiteren Geräten möglich ist. Man hat ja auch jetzt schon ein recht neues Garmin Outdoor Navigationsgerät mit Android System drauf und da ist alles komplett drauf, ja, ein komplettes Android Betriebssystem. Und damit könnte man dann eben auch sagen, es ist auch im Geocaching Bereich zieht jetzt eben diese Smartphone Technologie Einzug und zwar in Form von echten outdoor fähigen Geräten. Bisher haben die Cacher und das ist eben weit verbreitet, zusätzlich eben zu ihrem Garmin noch ein Handy im Betrieb. Das ist natürlich viel besser, wenn das alles in einem Gerät ist. Ja, diese Geräte dann aber alle untereinander zu verbinden, das ist eben auch eine große Herausforderung, die dargestellt wird. Und es wird auch viel Arbeit sein für Garmin. Und ich glaube nicht, dass sie im ersten Schritt schon das ermöglicht wird, was ich mir zum Beispiel wünschen würde mit Paperless Geocaching beispielsweise, Integrierung und so weiter und so weiter. Da ist noch einiges an Möglichkeiten offen, die ich mir da wünschen würde. Ja, die Telekom, die beendet jetzt auch was. Ja, also ihr seht schon, es geht hier ein Hin und Her. Ja, Orkut macht dicht, TweetPic macht dicht, EU möchte Google gern dicht machen, nein. aber das Ende der normalen Telefonie, ja, ist wohl jetzt endgültig eingeleitet. Die Telekom stellt komplett auf IP-Telefonie um und schreckt deswegen auch nicht zurück davor, Kunden die Kündigung ins Haus zu schicken. So sieht es aus, um eben alte Anschlüsse, die so einfach nicht mehr umgestellt werden können, dann auch zu beenden und eben zu überführen in diese IP-Technologie. Das ist also ein Ziel. Die Telekom will bis 2018 alle Netze in Deutschland von ISDN oder analoge Technik migrieren auf die IP-Telefonie. Und damit geht ein Ära, finde ich, zu Ende in der Geschichte des Telefons. Nämlich dann wird es das erste Mal auch keine wirkliche, Verbindung mehr geben, sondern es wird alles in Pakete aufgeteilt und über verschiedene Knoten übermittelt. Für einige bringt das sicherlich ein paar Sicherheitsfragen mit sich, vor allem für Firmen, die mit heiklen Informationen arbeiten. Aber es dürfte ja wohl auch da schon durchgedrungen sein, dass man auch eine normale Telefonleitung heutzutage relativ einfach abhören kann. Ja. Dennoch stellt sich die Frage, wie das aussieht mit der IP-Telefonie und der Sicherheit. Ich glaube zwar nicht, dass sich da irgendwie ein Risiko erhöht, aber dennoch ist es ein bemerkenswerter Schritt. Sicherlich auch irgendwo, das wollen wir nicht vergessen, technisch fast unausweichlich, denn die Kapazitäten müssen natürlich zusammen gebunden werden, ja, denn die Internet-Datenübertragungsraten, die steigen ja und die Netze müssen entsprechend angepasst werden. Und wenn dann eine Übertragung, möglicherweise sogar noch analog, zu viel Traffic verursacht, quasi ganze Leitung blockiert, man hat das ja auch im Mobilfunkbereich, da wird sicherlich auch noch bald Änderungen geben. Mit LTE wird das ja sowieso geschehen. Denn wenn da eben einer telefoniert, dann zieht das gleich ziemlich viel Traffic, der anders benutzt werden könnte. Mit IP-Telefonie sieht das Ganze eben wieder anders aus. Da bleiben die Netze dann doch wesentlich freier, als es vorher der Fall war. Wie gesagt, im Mobilfunkbereich ist es ja so, dass zum Beispiel ein Sprachslot gleich mehrere Internetnutzer ausschließt von dieser Sendestation. Ja, und somit sind natürlich bei den neuen Technologien wird es ebenfalls so gemacht, dass eben nur noch Daten übertragen werden, also richtige Daten, keine digitalen Sprachdaten mehr, sondern einfach nur noch Pakete, ja, und dass dann eben wesentlich effizienter so eine Station ausgenutzt werden kann, als wenn jetzt jemand tatsächlich da noch richtige Telefongespräche führt. Ja, unglaublich. So ändern sich die Zeiten. Trauere ich dem nach? Nein, sicherlich nicht. Ich kann mich aber noch gut erinnern an die analogen Wahlverbindungen, wo man noch das Relais gehört hat in der Verbindungsstation, ja, bei der Post damals noch. Da konnte man schon lustige Sachen machen. Das wird natürlich dann auch nicht mehr gehen. Aber dennoch ist die Zeit natürlich da. Man darf auch hier bei so etwas nicht zu skeptisch gegenüberstehen. Und mir hat jetzt noch niemand plausibel darlegen können, warum zum Beispiel eine IP-Verbindung schlechter ist als eine Direktwahlverbindung. Ja, was Interessantes, so bevor ich zum Schlussvideo komme, wie immer, das hätte ich gar nicht gedacht, ja. Samsung hat mehr Mitarbeiter, mehr Angestellte als Google, Apple und Microsoft zusammen. Wer hätte das gedacht, ja? Google mit seinen fast 48.000 Beschäftigten ist sogar noch die kleinste Firma. Das sollte auch vielleicht mal den EU-Wettbewerbshütern zu denken geben, ja. 80.000 bringt dann Apple, gut 80.000 bringt Apple auf die Waage, ja. 99.000 Microsoft. Sony übrigens mit 105.000, knapp der zweite. Und Samsung, sage und schreibe, über 275.000 Mitarbeitern. Wahnsinn. Also das muss man schon sagen, Samsung kümmert sich, sage ich mal, nicht so sehr um Personaleinsparungen wie vielleicht die anderen Firmen, ja, oder Personalgröße. Offenbar geht da Samsung mit einer anderen Philosophie zur Sache. Ja. Würde ich mir auch für viele andere Bereiche, vor allem im Einzelhandel, wünschen, dass sich da die Firmen mal wieder umorientieren und mehr Personal statt weniger Personal und dafür Kosteneinsparungen machen. Denn das rächt sich auch. Also mittlerweile ist es schon mehr als einmal passiert, dass ich danach, obwohl ich eigentlich was kaufen wollte, nach 10 Minuten Wartezeit, ja, bis da endlich mal jemand Zeit hatte, weil noch 5 Leute vor mir dran da gestanden haben, ne, bin ich auch wieder gegangen. Ja. Und auch hier mit der Entwicklung von Produkten sollte man nicht unbedingt geizig sein mit den Angestellten, denn jeder Angestellte ist im Prinzip potenziell ein Ideengeber, ja, und kann eben auch dazu führen, dass Produkte auch besser durchdachter sind. Und ich denke mal, hier hat Samsung eben auch die Zeichen der Zeit auch erkannt. Ja, und halten da an dem Konzept fest, mehr Mitarbeiter, ja, können wir auch mehr anstellen damit. Ja. Also interessante Geschichte, finde ich. Ich hätte es nicht gedacht. Mir ist auch da die Kinnlade etwas runter, aber hätte ich nie gedacht, dass Samsung zum Beispiel mehr Mitarbeiter hat als die drei zusammen. Ja, unglaublich. Ich hätte sogar vermutet, dass Microsoft noch mehr Mitarbeiter hat als Samsung oder zumindest Apple mehr Mitarbeiter hat als Samsung. Ja. Wobei, wenn man genauer überlegt, hätte man das eigentlich auch können ausschließen, denn Samsung ist ja auf viel, viel mehr Feldern tätig jetzt als Microsoft oder Apple. Viel, viel mehr machen die. Aber interessant, dass Google so wenig hat. Ja, das spricht zwar jetzt bei diesem bei der Wettbewerbsfrage vielleicht für Google, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, eher gegen Google, denn Google soll ja auch ein Arbeitgeber sein, ja, in den Ländern, wo die aktiv sind, und da könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen. Dann gäbe es vielleicht auch mehr Unterstützung in der Politik, ja, wenn so ganze Standorte, ja, wäre vielleicht auch die deutsche Verbraucherstütze nicht mehr ganz so laut, wenn Google auf einmal hier zigtausende von Menschen beschäftigen würde, ja, dann wäre man vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit der Kritik, ja. Könnt ihr der Firma schaden? An was erinnert mich das schon wieder? Naja. Gut. Zum Schluss noch, wie immer, ein kleines Filmchen. South Park hat's wieder erwischt, ja. Die Verschwörung um die Verschwörung. Genau, wenn es richtig rund geht mit Verschwörungstheorien. Klar, dass die Jungs aus South Park da nicht fehlen dürfen. Und wer weiß, die Macher von South Park haben ja immer wieder eine gesunde Portion Gesellschaftskritik drauf. Ja. Und so kann man das hier auch doppeldeutig sehen. Und ich denke mal, nein, ich denke, das ist absolute Fantasie und hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun und wird überhaupt auch nichts mit der Realität zu tun haben. Und das FBI ist auch nur um unsere Sicherheit in der ganzen Welt übrigens, ja, besorgt und will uns natürlich schützen, ja, und Obama will uns auch beschützen, ja, vor den, ja, von wem eigentlich, Naja, irgendwann werden wir es erfahren. Naja. Gut, Leute, das war's wieder von der Rios Wochensicht für diese Woche. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, dann könnt ihr mich erreichen unter Google Plus. Jawohl, Google Plus, ihr habt richtig gehört. Rios Wochensicht, oben in der Suche eingeben, schon findet ihr die Seite. Ihr könnt mich auch unter Twitter erreichen, @Rio. Oder eine Mail, rio@thenetcast.com, und ihr dürft mir auch da eine ganz bös verschlüsselte E-Mail schicken, ja, nämlich mit dem GBG-Key, und den findet ihr auch auf der Seite. Wochensicht.thenetcast.com. wochensicht.netcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken, erst netcast.com, dann landet ihr irgendwo anders da. Ja. Und für die Mailadresse immer noch schnell gegangen ist, ryo@thenetcasts.com. Ja, damit sind wir am Ende und ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif und bis nächste Woche. Tschüss. Hat hier irgendjemand Wildkatzen gehört im Hintergrund?